voll, machen ein schlechtes Gewissen. Probier doch mal Soja, du wirst das Fleisch nicht vermissen. Das Handwerk ist gestürbt, der Metzger muss weichen. Denn er ist ein Tiermörder, Auslage voller Leichen. Ja, sie spielen den Tierschutz gegen Volkskulturen aus. Jetzt wird McDonald's grün, Orange ein kaumes Schmaus. Bald gibt es nur noch Algen Big Mac auf der ganzen Welt. Dazu ne leckere Tofu-Wurst, die musst du nicht mal pellen. Sie labern dich voll, sagen Fleisch trotz Vergiften. Die Ideologie dieser linksgrün versifften. Zu viel Instagram, diese bunten Gestalten sollen fressen, was sie wollen, doch vor uns die Fresse halten. Ja, sie spielen den Tierschutz gegen Volkskulturen aus. Jetzt wird McDonald's grün, Orange ein Gaumenschmaus. Bald gibt es nur noch Algen Big Mac auf der ganzen Welt. Dazu ne leckere Tofu-Wurst, die musst du nicht mal pellen. Aus Weltanschauungsgründen. Doch gibt's ne deutsche Esskultur und die wollen sie anzünden. Auf Scheiterhaufen werfen sie es ihnen einerlei. Im wahrsten Sinne hassen wir den One-World-Einheitsbrei. Ja, sie spielen den Tierschutz gegen Volkskulturen aus. Jetzt wird McDonald's grün, Orange ein Gaumenschmaus. Bald gibt es nur noch Algen Big Mac auf der ganzen Welt. Dazu ne leckere Tofu-Wurst, die musst du nicht mal pellen.